Darf's ein bisschen mehr sein? Solche Provisionsmodelle setzen übrigens nicht nur Mitarbeiter unter Druck. Sie führen manchmal auch dazu, dass sich diese Mitarbeiter den Kunden gegenüber fragwürdig verhalten. Mir begegnete ein solches Beispiel Ende 2017. Es begann damit, dass kurz vor Weihnachten ein Sanitäter vor meiner Haustür stand. Zumindest dachte ich, es sei ein Sanitäter, weil er eine rote Jacke mit weißen Leuchtstreifen und dazu weiße Hose trug. Ich öffnete, weil ich annahm, vor der Tür sei ein Unfall passiert. Tatsächlich aber wollte der junge Mann, der sich als Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes vorstellte, mich als DRK-Spendenmitglied werben und schon nach wenigen Sekunden stand sein Fuß in der Tür. Auf mein Angebot hin, mir das Beitrittsformular dazulassen, damit ich es mir später in Ruhe durchlesen könne, reagierte er energisch. Ich müsse sofort unterschreiben, sagte er, denn die Formulare seien durchnummeriert. Es stellte sich mit ein paar Anrufen schnell heraus, dass der vermeintliche Sanitäter gar kein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes, sondern ein Mitarbeiter einer Fundraising-Agentur war. Ich recherchierte noch weiter und stellte zweierlei fest. Fast alle wohltätigen Organisationen arbeiten mit solchen Agenturen. Was bedeutet, dass ich, wäre ich tatsächlich Spendenmitglied geworden, meinen ersten Jahresbeitrag nur für das Honorar dieser Agentur ausgegeben hätte. Die Spendeneinwerber aber sind fast immer Honorarkräfte und werden in der Regel komplett auf Provisionsbasis bezahlt. Je mehr Vertragsabschlüsse, umso mehr Stundenlohn. Fixgehalt? Fehlanzeige. Und das, obwohl das Mindestlohngesetz so etwas gar nicht erlaubt. Ein solches Konstrukt fordert ein aggressives Verkaufsverhalten geradezu heraus. Nicht umsonst wohl tauchen in den Medien immer wieder Fälle auf, in denen Spendensammelprofis im Auftrag wohltätiger Organisationen Drückermethoden angewandt haben sollen. Der SWR stieß sogar bei den Johannitern auf Klinkenputzer, die Angst verbreiten. Ohne Unterstützung werde vielleicht bald der Rettungsdienst nicht mehr gewährleistet sein, warnten sie. Allerdings, wer wollte den armen Teufeln, die auf Provisionsbasis Klinken putzen müssen, solche halbseidenen Verkaufspraktiken verübeln? Im Grunde genommen sind Provisionsverträge im Einzelhandel ja nur ein Symbol für eine Entwicklung, die sich gerade in vielen Branchen abspielt. Bloß geschieht dies in unterschiedlichen Variationen. Der Einzelne muss von Jahr zu Jahr mehr tun, sich mehr abmühen, um am Monatsende dasselbe Geld auf dem Konto zu haben. Am Einkommen sieht man es zwar nicht, weil es genauso hoch ist wie früher, aber das Hamsterrad dreht sich schneller.